damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wie kann man? Ganz kurz am Anfang möchte ich noch was sagen. Das ist jetzt ja die dritte Folge hier in der Woche. Am Montag gab es eine, am Dienstag und heute am Mittwoch, den 31. Januar. Und die nächste Folge erscheint dann erst wieder am 4. Februar, denn das wird wöchentlich jeden Sonntag regelmäßig erscheinen. Ein Tipp bzw. Trick pro Woche. Da es jetzt ja oft hier um iOS, macOS und sonst was ging, das soll ja nicht das hauptsächliche Themengebiet bleiben. Ihr könnt uns ja auch Fragen stellen zu allen möglichen Themen oder auch selbst was produzieren und dann wird das einfach hier hochgeladen und jeder profitiert davon. Aber jetzt fangen wir mal an mit unserem heutigen Thema und zwar, wie kann ich den Verschleißgrad meines Akkus unter iOS überprüfen? Die Diskussion hat sich ja sehr, sehr hochgeschaukelt. Also in den Medien wurde darüber berichtet, überall, wer da nichts mitbekommen hat. Also eigentlich müsste man da schon was mitbekommen haben. Apple drosselt natürlich mal wieder, Apple ist ganz böse, drosselt wohl die Geräte bzw. den Prozessor des iOS-Geräts seit iOS 10.2.1. Das ist so ein spezielles Power-Management. Und wenn der Akku bzw. die Kapazität des Akkus niedriger als 100% ist, dann kann man das eben mit dieser App hier herausfinden. Dann wird nämlich ein Verschleißgrad angezeigt. Die App heißt Battery Life, findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Episode und müsst ihr einfach nur öffnen und dann wird euch der Verschleißgrad angezeigt. Ja, gibt zwar noch ein paar weitere Informationen da drin, aber wir schauen uns heute nur den Verschleißgrad an. Dafür müsst ihr nämlich nichts machen, außer die App öffnen und ein paar Mal nach rechts wischen und dann wird euch das schon angezeigt. Aber wir schauen uns das ja jetzt gleich an. Jedenfalls nochmal kurz, um auf die Drosselung zurückzukommen. Apple hat hier ja den Prozessor wohl gedrosselt. Das haben mehrere Benchmarks, also das ist eben um die Prozessorgeschwindigkeit zu überprüfen, haben das ergeben. Ist zwar keine starke Drosselung, die im Alltag auffällt, aber immerhin eine Drosselung und man erwartet ja eigentlich schon für ein Gerät, das 1000 Euro kostet oder mehr, siehe iPhone 10, dass das ja auch noch nach 2 Jahren eventuell die gleiche Schnelligkeit mitbringt. Klar, das Betriebssystem ist mächtiger, braucht mehr Ressourcen, aber der Prozessor soll natürlich immer noch gleich schnell arbeiten und das erwartet man eigentlich schon. Natürlich möchte man auch nicht, dass das Gerät warm wird oder sich einfach so ausschaltet. Deshalb hat ja auch Apple eigentlich diese Funktion eingebaut, aber Apple hat einfach nicht wirklich gut darauf hingewiesen. Und ja, mit iOS 11.3 kommt auch deshalb jetzt eine kleine Abfrage, wenn der Akku eben zu gering von der Auslastungsfähigkeit ist, beziehungsweise einen zu hohen Verschleißgrad hat, dass man einfach fragt, also das System quasi: Ey, schau mal hier, dein Akku hat einen zu hohen Verschleißgrad, müsstest du wohl eher mal tauschen lassen, wir schalten jetzt hier mal die Drosselung ein, sonst kann dies, das passieren, wird hoffentlich dann erklärt und dann kann man eben auf Ja oder Nein drücken und wenn man auf Ja drückt, ist die Drosselung an, ist ja logisch und bei Nein nicht, aber man kann sie später wohl auch noch einschalten. Solange das aber noch nicht da ist, möchten wir ja trotzdem gern wissen, ob wir von der Drosselung betroffen sind. Deshalb gibt es hier diese App und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Okusai 2, Battery Life. So, Battery Life findet ihr in den Show Notes. Battery Life, Menü-Button, Taste. Jetzt wischen wir einfach durch und dann müsste der Verschleißgrad kommen. Verschleißgrad, Überschrift, Aktualisieren, Taste. Mit dem Button könnt ihr das einfach aktualisieren. Wir können ja mal drauf drücken, einfach Doppeltipp. Aktualisieren, niedrig. 8% Verschleißgrad des Akkus. Taste. Der Verschleißgrad ist gering. Die Laufzeiten deines Gerätes sind um 8% reduziert. Tippe hierfür erwartete Laufzeiten. Wir haben also 8% Verschleißgrad und damit nur noch 92% Akkukapazität. Das iPad zum Beispiel hat irgendwie 7300 mAh Akku, glaube ich, und davon 8% abgezogen. Ist jetzt zwar nicht total dramatisch, da dürfte eigentlich die Drosselung noch nicht auftreten, aber ich habe hier extra ein Gerät genommen, wo wenigstens was angezeigt wird, weil bei meinem iPhone habe ich das noch als neuwertig. Das ist ja erst, oder was heißt erst, knapp ein halbes Jahr alt, deshalb ist der Akku da noch recht unbeschadet. So kann man also den Akku-Verschleißgrad seines iOS-Geräts überprüfen. Natürlich ist die App jetzt nicht super genau, man kann aber damit den ungefähren Wert herausfinden mit einem gescheiten Coconut Battery einem Programm für Windows oder Mac kann man das noch stärker bzw. genauer herausfinden, aber das schauen wir uns wahrscheinlich mal in einer späteren Episode an. So ist es jedenfalls sehr unkompliziert möglich, bevor Apple dieses Update auf iOS 11.3 veröffentlicht, den Akkuverschleißgrad zu überprüfen. Und nun bis zur nächsten Episode. Schaltet am Sonntag auf jeden Fall ab 20 Uhr ein.